Schmerz der Welt. Eine Morgenandacht von Sabine Lichtenfels. Wenn du deine Seele öffnest für das göttliche Licht in allem Sein, dann wirst du neben der großen Freude und der großen Kraft, die zu dir kommt, auch einen unendlichen Schmerz und eine unendliche Trauer erfahren. Du wirst berührt vom göttlichen Mitgefühl. Wer sehend wird, kommt nicht daran vorbei, mitzuleiden mit aller Kreatur. Dieses Mitleiden ist so stark, dass es droht, dich fortzureißen in persönliche Emotionen. Empört darüber, dass die Welt so ist, wie sie ist, wirst du dein Herz wieder verschließen wollen. In diesem verzerrten Spiegel der Emotionen erscheint dir das göttliche Selbst als grausam und gewalttätig. Grausam aber ist der verschlossene Mensch. Die Weltenseele ruft in dir: Bleibe auch hier sehend. Bleibe auch hier bei mir. Dann kann eine neue Heilkraft in dir wirken. Zerstöre nicht, was dich zu zerstören scheint. Denn sonst wirst du zerstört. Hasse nicht, was dich zu hassen scheint. Denn sonst bist du auf der Seite der Hassenden. Verschließe dein Herz nicht ängstlich vor der Realität, in der du lebst. Höre auch in diesen Vorgängen meinen heilenden Ruf, der nach neuen Wegen der Liebe ruft. Liebe ist die einzige wirkliche Überlebensquelle. Wenn du fest bleibst in deinem Herzen, dann waltet auch im Mitgefühl die Macht der unendlichen Liebe und schenkt dir eine neue Vollmacht des Handelns. Gerade hier wartet die Weltenseele auf die ersten Menschen, die sich nicht mehr verschließen vor meinem Ruf, damit das Werk der Veränderung geschehen kann. Das Leiden wird geringer mit jedem erwachenden Herzen. In mir öffnet sich nach jeder Aufhebung einer Grenze eine neue, eine größere und umfassende Welt. Du kannst mit mir bis an die Grenzen des Todes gehen, ohne zu erschrecken. Du selbst wirst wissen, wann ich dich rufe und wann es an der Zeit ist, die Welten zu wechseln. Verbunden mit mir erhältst du den Schutz, nach dem du verlangst. In dieser Verbundenheit kannst du hineingehen in die Zonen der Gefahr und Neues bewirken. Folge nicht der Angst. Aus meinem Mitgefühl wächst der heilige Zorn, der nicht aus der Rache handelt, nicht aus dem Hass, aber mit Absolutheit. Jeder Schmerz, der Welt zugefügt wurde, ist mein Schmerz und damit auch deiner. Wenn du das Elend der Welt einmal mit meinen Augen gesehen hast, wirst du nicht mehr warten. Du wirst losziehen, bis du die Antworten gefunden hast, die dich mit der Vollmacht des Handelns verbinden. Du wirst handeln, wo immer du kannst. Du wirst mit geöffnetem Herzen handeln. Und du wirst sehen, dass du nur durch und im Vertrauen etwas bewirken kannst. Ein verschlossenes Herz wirst du nicht heilen können. Aber überall dort, wo die Herzen sich wieder zu öffnen beginnen, kann meine Heilkraft wirken. Dieses Prinzip wirkt bis in den Tod. Es gibt Menschen, die erst in der Stunde ihres Todes sehend werden. Andere bäumen sich sogar hier noch auf gegen das Gesetz der unendlichen Liebe. Erlösung gibt es nur in ihr. Verbunden mit der unendlichen Liebe wirst du handeln. Du wirst nicht länger im Gefühl der Ohnmacht verweilen. Der heilige Zorn, der aus der Liebe kommt, rüstet dich aus mit einer Kraft, die weit von sich weist, was nicht der Liebe dient. Du wirst Leben schützen, wo immer du bist. und du wirst sterbende Seelen begleiten und ihnen die Wege weisen, wo ewiges Leben ist. Du wirst in allem, was dir begegnet, mich aufsuchen, denn es gibt nur ein Sein. Der heilige Zorn ist höher als alle Gewalt. Er richtet nicht, er verurteilt nicht, er hasst nicht und er folgt nicht der Rache. Verbunden mit ihm wirst du auch nicht länger projizieren auf die Macht derer, die der Vernichtung folgen. Es gibt den Punkt, wo sie ihre Macht vor dir verlieren. Hier waltet die Kraft der Wandlung. Verbunden mit den Gesetzen des ewigen Lebens bist du geschützt. Wenn du diesem Prinzip des Lebens folgst, kannst du unendlich viel bewirken. Du veränderst sogar Seelen, die nur noch den Hass kennen. Wenn in dir das volle und bewusste Prinzip des Vertrauens wirken kann, auch in Zonen der Gefahr und Bedrohung, dann ist deine verändernde Kraft unendlich groß. Sie wirkt über Generationen. Es ist die einzige Kraft, die diesen Planeten zu retten und zu heilen vermag. Satz der Kraft: Liebe ist die einzige wirkliche Überlebensquelle. Sie ist die einzige Kraft, die diesen Planeten zu retten vermag.